Teil 34 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dat Mäken von Brakel. Et ging mal Mäken von Brakel na de Sünd-Annenkapellen unter der Hinnenborch. Und weil et gehen en Mann heven wolle und auch meinde, et wäre süß Neimes in de Kapellen, so sanket: »O, hilgesünde Anne, help mi doch bald to Manne. Du kennsten ja wohl, he wohnt farm Sutmadore, het gele Hore. Du kennsten ja wohl.« De Kösters dann da warst hüner den Altare und höre dat. Da reb he mit ner ganz schrögerigen Stimme: »Du kriegst nich, du kriegst nich!« Dat Mäken awast meinte: »Dat Marienkinneken, dat bi de Mutter Anne steit, hätte ihm dat Tor open. Da woret böse und reib: Pepperle, pep, dumme Blare, halte Schnuten und latte Möhme kühen. Die Mutter reden.« Ende von Dat Mäken von Brakel, gelesen von Karlsson.